Danke. Herzlichen Dank. Das war Wait in the Water. Nun im zweiten Konzertteil, der nun ausschließlich dem Blues gewidmet ist. Ein Stück, das wohl zu den ältesten überlieferten Blues-Traditionals zählt, Careless Love.